Programm fort mit einer Sendung der Reihe Natur und Technik. Die Verschmutzung der Meere. Ölpest vor La Coruña. Am Morgen des 12. Mai 1976, es ist ein Mittwoch, wirkt der langgestreckte Fischereihafen von La Coruña an der Nordküste Spaniens noch fast wie ausgestorben. Es verspricht, ein schöner, sonniger Tag zu werden. An der Pier haben sich ein paar Einheimische zusammengefunden. Fischer und Muschelsammler. Marisqueros. Die Boote dieser Muschelsammler sehen seltsam aus. Von einem Gestell, das um das ganze Deck herumläuft, hängen die Muscheln bis ins Wasser hinein. Sie sollen dort wachsen, bis sie eines Tages die Größe erreicht haben, die für den Verkauf erforderlich ist. Keine zwei Korb. Das ist der ganze Fang heute. Wie war's bei dir? Auch nicht besser. Reicht kaum für uns selbst. Zum Verkaufen bleibt mal wieder nichts. Ja, die Hotelleute halten sich ja sowieso ganz schön zurück. Die wollen wahrscheinlich die Preise drücken. Abschuften für nichts und wieder nichts. Ja, guten Morgen, Señor Díaz Terán. José Luis Pérez Díaz Terán. Ein klangvoller Name. Sein Träger ist Eigentümer eines der größten Hotels hier und gleichzeitig Präsident der Hoteliersvereinigung von La Coruña. Lassen Sie sich nicht in Ihrer Unterhaltung stören, oder gibt es Probleme? Señor José wirkt ein bisschen bedrückt, und das an einem solchen strahlenden Morgen. Der Fang war schlecht heute früh. Morgen wird er besser sein. Aber selbst wenn, wer garantiert uns, dass man uns unsere Fische und Muscheln abkaufen wird? Ich? Das wissen Sie doch. Ich stehe dafür ein, dass man euch alles abkaufen wird, was ihr an Land bringt, zum vollen Preis. Meinen Sie? Ja. Erstens liegt der Einkauf für die Vereinigung der Hoteliers ja in meinen Händen. Und zweitens weiß ich, dass die Touristen bald in hellen Scharen anrücken. Und die wollen sich nicht nur die Sonne auf den Bauch brennen lassen, sie wollen auch essen. Und was? Natürlich unsere Fische und unsere delikaten Muscheln. Nördlich des Hafens von La Coruña, in San Amaro, an einem der schönsten Strände der Provinz, sonnen sich aber auch jetzt schon Einheimische und Touristen, von denen die meisten aus der Bundesrepublik kommen. Was gibt's heute zum Mittag? Sicherlich wieder was Gutes. Was denn? Weiß ich auch nicht, Renate. Wirklich nicht. Vielleicht gebackenen Tintenfisch. Hast du schon mal Tintenfisch gegessen? Ja. Schmeckt gut. Bestimmt. Du, da hinten ist ein Schiff. Schiffe kannst du hier doch alle Tage sehen. Doch was da am Horizont auftaucht und langsam größer wird, ist kein Schiff der üblichen Art. Weder ein Küstenmotorschiff noch ein Fischdampfer oder Logger, auch kein gewöhnlicher Frachter. Dieses Schiff hat ein langes, flaches Deck und hinten hohe Aufbauten. Sieht aus wie ein Tanker. Es ist wirklich einer, sogar ein ziemlich ansehnlicher. Sein Name Urquiola. Er ist erst knapp 3 Jahre alt. Seine Ladetanks sind mit 110.000 Tonnen Rohöl gefüllt. Eben, es ist genau 7.50 Uhr, betritt der Kapitän die Brücke. Francisco Rodriguez Castello, 41 Jahre alt. Er stammt aus La Coruña und hat die Urquiola schon 17 Mal sicher in diesen Hafen geführt. Seit 4 Uhr früh geht der erste Offizier Pedro Saavedra Brückenwache. Morgen, Señor Saavedra. Guten Morgen, Herr Kapitän. Wir haben mehrere Leuchtturm, einen Strich Backbord. Abstand 3 Seemeilen. Schiff läuft Manöverfahrt. Das bedeutet verminderte volle Fahrt. Danke. Wetter und Sicht könnten ja auch kaum besser sein. Zur gleichen Zeit haben die Fische ihren Platz auf der Pier verlassen und sind einer Einladung des Hoteldirektors Díaz Terán in die nahegelegene Hafenkneipe gefolgt. Dabei ist auch Maruja Caurey, eine Muschelfischerin. Sie ist erst 41, aber mit ihrem gebeugten Rücken und den tiefen Falten, die sich in ihr Gesicht gekerbt haben, wirkt sie 20 Jahre älter. Was kein Wunder ist, denn sie muss sich ihr Brot hart verdienen. Sie besitzt kein Boot und ist deshalb gezwungen, Nacht für Nacht ab 3 Uhr früh zu Fuß in den Flussmündungen nach Muscheln zu suchen. Ihre Beute verkauft sie dann an Marktfrauen oder direkt an Touristen. Sie ist aber nicht auf den Mund gefallen, diese Maruja. Und deshalb ist sie schon seit langem die Sprecherin der Muschelfischervereinigung von La Coruña. Wenn Sie so viel Einfluss haben, Senor Diaz, sollten Sie erstmal dafür sorgen, dass den Gangstern, die unsere Muscheln klauen, das Handwerk gelegt wird. Die haben doch alle eine Lizenz, Marocha. Da kann man doch nicht von Klauen reden. Und ob man das kann? Haben die es denn nötig, uns das bisschen Erwerb wegzunehmen? Zwei von ihnen sind Pensionäre der Guardia Civil. Einer hat sogar ein Restaurant. Und einer verdient immerhin 30.000 Pesetas im Monat. Wir müssen also fordern, dass die Lizenzen diesen Leuten entzogen werden. Draußen auf der Urquiola hat Kapitän Castello das Kommando für die bevorstehende Einfahrt in Bucht und Hafen übernommen. Was haben Sie bis jetzt gesteuert? Kurs rechtweisend 190 Grad. Gut. In ein paar Minuten sind wir im Einfahrtkanal. Da haben wir ja auch bei Ebbe immer noch 21 Meter Wassertiefe. Und das würde ja vollauf genügen. Denn die Urquiola mit ihren knapp 60.000 Bruttoregistertonnen ist ja keiner von den Riesentankern. Voll beladen hat sie höchstens 15 Meter Tiefgang. Also, Senor Saavedra, halbe Fahrt voraus. Im nächsten Augenblick geschieht etwas, womit niemand auf der Urquiola gerechnet hat. Dieses entsetzliche Geräusch kann nur eines bedeuten. Das Schiff ist aufgelaufen, auf felsigen Grund oder auf ein Unterwasserhindernis. Welche Gedanken sich in diesem Augenblick im Kopf des Kapitäns Castello jagen? Havarie, Totalverlust, Wassereinbruch, Austritt der Ölladung, Leben und Gesundheit der Mannschaft. Man kann es nur vermuten. Denn äußerlich bleibt Castello völlig ruhig. Maschine, stopp! Maschine dreimal voll zurück. Die Maschine arbeitet jetzt mit äußerster Kraft. Die Schrauben wühlen das Wasser auf. Doch das Schiff rührt sich nicht. Das ist auch nicht möglich. Denn die Urquiola hat sich, wie sich erst später zeigen wird, hoffnungslos auf einem Riff mit mehreren Felsnasen festgerammt. Kurz darauf kommt Benigno Sanchez Lebon, Lotse aus La Coruña, über die Lotsenleiter an Bord des Tankers. Fast gleichzeitig mit ihm erreichen mehrere Schlepper den Havaristen. Lebon war mit seinem Kutter gerade auf einer Dienstfahrt in der Bucht, als er den Notruf mithörte, den Kapitän Castello über Funk an die Küstenstation gerichtet hatte und mit dem er Schlepperhilfe anforderte. Castello und Lebon sind Freunde. Sie leben in der gleichen Stadt, sind fast gleichaltrig und haben ähnliche Berufe. Was auch geschehen ist und was noch geschehen wird, es ist nicht deine Schuld. Danke, Benigno. Aber versuch mal, die Reederei und die Behörden davon zu überzeugen. Niemand wird dir auch nur zuhören. Ein Sündenbock muss her. Und der werde ich sein. Unsinn. Hast du das Riff vielleicht hierher gezaubert? 50 Meter Wassertiefe zeigt die Seekarte für diese Stelle an. Das kann man doch nicht einfach hinwegdiskutieren. Hier auf der Karte steht's. 50 Meter. Kapitän Castello antwortet nicht. Er weiß, dass man trotzdem ihn verantwortlich machen wird. Niemanden sonst. Es gibt noch eine Chance, die Urquiola freizukriegen. Lass die Maschine noch einmal rückwärts laufen. Mit ganz langsamer Fahrt. Castello handelt danach. Ohne rechte Überzeugung. Eigentlich nur, um überhaupt etwas zu tun. Der Schiffsrumpf ist geborsten, an verschiedenen Stellen. Aus und vorbei. Saavedra. Herr Kapitän. Schicken Sie alle Leute auf die Schlepper, auch die Offiziere. Dann gehen alle Schlepper zurück in den Hafen. Ich brauche sie ja nicht mehr. Und Sie, Herr Kapitän? Ich bleibe. Mit mir natürlich. Nein, kommt nicht in Frage. Einspruch abgelehnt. Oder glaubst du vielleicht, ich lasse dich jetzt im Stich? Und dann geschieht das, was schlimmer ist als die Havarie selbst und der Verlust des Tankers. Das Öl beginnt auszuströmen, in fetten, stinkenden, schwärzlich schillernden Massen. Da stehen sie am Heck des Schiffes, Castello und Le Bon, und starren in die Ölflut, die sich unaufhaltsam ausbreitet, atmen den widerlich tranigen Gestank ein, den Gestank einer Zivilisationskrankheit, die Ölpest heißt. In diesem Augenblick ereignet sich die erste einer Reihe von Explosionen in den leckgesprungenen Öltanks der Urchiola. Zeit auszusteigen, Francisco. Jetzt wird's brenzlig. Sie springen fast gleichzeitig 15 Meter tief vom Heck des Schiffes in die klebrige, stinkende Ölschicht. Nach Stunden verzweifelten Kampfes mit der See und der brennenden Ölschicht, die ihm im Nacken saß, gelang es Le Bon in Ufernähe von einem heimkehrenden Fischkutter aufgenommen zu werden. Gewissheit über das Schicksal Kapitän Castellos gab es erst 2 Tage später, als man seine ölverkrustete und mit Brandwunden bedeckte Leiche an einer Buhne außerhalb des Hafens auffand. Zu dieser Zeit, also 2 Tage später, stehen Renate und ihr Vater am Strand von San Amaro. Beide starren hinaus auf die See. Dort, wo man noch vor 2 Tagen durch sauberes, glasklares Wasser bis auf den Grund sehen konnte, treiben jetzt fettig-schmierige dunkle Massen. In trägen Schwaden werden sie vom Wasser auf dem Strand abgesetzt und bedecken alles. Steine, Felsen, den Sand und die Boote, die man dort hinaufgezogen hat. Und draußen am nordöstlichen Horizont der lichterloh brennende Tanker. Solche Flammen habe ich noch nie gesehen. Hoffentlich sind keine Menschen mehr auf dem Schiff. Die sind sicher längst von Bord. Dem Tanker ist sowieso nicht mehr zu helfen. Wer weiß, vielleicht kommt das Feuer sogar gerade zur rechten Zeit. Wieso? Renates Vater denkt so wie viele Tankerkapitäne. Dass man nämlich mit ausgetretenem Öl am besten dadurch fertig werde, indem man es in Brand setzt. Die Amerikaner haben sogar schon versucht, vor ihrer Küste aus Militärflugzeugen Bomben auf gescheiterte Tanker zu werfen, um so die Ölladung zu entzünden. Aber diese Methode hilft, wenn überhaupt, nur für kurze Zeit. Bis nämlich die wenigen Prozent der im Öl enthaltenen leicht entzündlichen Kohlenwasserstoffe mit einem Siedepunkt unter 100 Grad Celsius aufgezehrt sind. Und was bleibt zurück? Schmierige und asphaltähnliche Schichten und Klumpen. Zum Teil sinken sie in die Tiefe, der Rest wird an die Küsten getrieben. Kann man denn nicht einfach abwarten, bis das Öl von selbst verschwindet? Weißt du, wie viel Rohöl hier ausfließt? 110.000 Tonnen hatte die Urchiola im Bauch, sagen die Leute. Du, das ist eine solche Menge, wie man sie sich überhaupt nicht vorstellen kann. Aber wenn nun Wind kommt oder ein Sturm? Das Meer hat doch so ungeheuer viel Wasser. Da kann sich das Öl doch fein verteilen. So fein, dass man es gar nicht mehr sieht. Nur ist es damit eben nicht getan. Denn schon der feinste Ölfilm auf der Wasseroberfläche kann verheerende Folgen haben. Und welche sind das? Das soll uns der Fachmann erklären. Nun, da ist zum Beispiel das Plankton. Das sind Kleinlebewesen, winzige, frei im Wasser schwebende Pflanzen und Tiere. Sie gehören zu der empfindlichen Nahrungskette, die über die Fische zum Menschen führt. Sie sind nicht nur ein Glied dieser Kette, sie sind deren Basis. Das pflanzliche Plankton sorgt nämlich über die Photosynthese für die ständige Erneuerung des Sauerstoffgehaltes der Luft. Oder besser, es soll dafür sorgen. Denn dieser Gasaustausch ist nicht möglich, wenn sich auf der Wasseroberfläche eine Ölschicht ausgebreitet hat. Kann man denn gar nichts tun, Papa, um dieses schmierige Zeugs wieder loszuwerden? Darüber haben sich schon viele Leute den Kopf zerbrochen, die mehr davon verstehen als du und ich. Sicher gibt es auch das eine oder andere Mittel gegen das Öl. Es gibt sogar eine Unmenge von Verfahren, chemische wie mechanische. Ölschlangen, Ölfändersysteme, Absaugvorrichtungen, Binde- und Absenkmittel. Wahrscheinlich hat man deshalb so viele unterschiedliche Verfahren entwickelt, weil ihre Wirkung unsicher ist. Ja. Manche können nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen wie Küstennähe oder Windstille angewendet werden. Weißt du, was ich heute früh gesehen habe? Nein. Eine Möwe. Eine ganz große. Die hockte da ganz nah am Wasser und riss dauernd ihren Schnabel auf. Ganz weit. Ob die keine Luft mehr kriegte? Kann sein. Sie war voll von dem schwarzen Ölzeug und konnte sich überhaupt nicht mehr rühren. Ja. So etwas nehmen die Menschen noch am ehesten zur Kenntnis. die höher organisierten Tiere, deren Leben durch das anrollende Öl bedroht ist. Möwen, Seeschwalben, Sturmvögel, Enten, Alke, Taucher, Säger und viele andere. Und man hat auch eine Menge getan, um ihnen bei einer Ölpest zu helfen. Allein bei der Torre Canyon-Havarie im englischen Kanal sollen mehr als 100.000 Mark dafür aufgewendet worden sein. Man müsste leider eher sagen, verschwendet, wenn es auch gut gemeint war. Soweit man die Vögel erreichen konnte, hat man sie eingefangen, hat das Öl aus ihrem Gefieder gewaschen, hat die Federn anschließend sogar wieder eingefettet, um die Tiere schwimmfähig zu erhalten. Dann hat man sie beringt und sie wieder in die Freiheit entlassen. Dann hat sich die Mühe also gelohnt? Nur scheinbar. Denn nach 8, spätestens nach 14 Tagen, fand man die meisten der Vögel tot an den Stränden auf. Erfroren, an Entzündung und Vereiterung eingegangen. Man schätzt, dass bei allen Aktionen dieser Art noch nicht einmal 1% überlebt haben. Und die Menschen? Viele müssen bei so einer Ölpest um ihre Existenz fürchten. Strände, Buchten, das küstennahe Seegebiet, alles ist von dem zähen Ölschlamm überzogen, teilweise knietief. Die Fischer können nicht ausfahren, die Muschelsammler sitzen tatenlos herum, die Hoteliers müssen mit einem Sommer ohne Gäste rechnen. Hotelierspräsident Senor Diaz-Terán scheint da anderer Meinung zu sein. Auch wenn die Urlauber fortbleiben, es würde uns nicht umwerfen. Journalisten und Schaulustige werden ihren Platz einnehmen, Rundfunk- und Fernsehreporter, Behördenvertreter. Weshalb also sollten wir uns aufregen? Doch die meisten Bewohner der Küste sind schwer getroffen. Sie müssen mit monatelangem Verdienstausfall oder sogar mit dem Verlust ihrer Existenz rechnen. Und die Verantwortlichen? Im Fall der Urquiola wären es die Leute, die für veraltete Seekarten verantwortlich sind. Aber die sind kaum zu fassen. Sie halten sich klug im Hintergrund. Wie auch die Verantwortlichen im Fall der Van Lien. Van Lien? Ein 8.500-Tonnen-Frachter, der im März 1972 vor der kanadischen Vancouver-Insel auf Grund lief und durch massenhaft ausfließendes Schmieröl das dortige Seegebiet katastrophal verschmutzte. Der Kapitän war 20 nautische Meilen von seinem Kurs abgewichen. Er selbst gab zu, das Schiff seit der Abreise von Japan ohne irgendwelche Navigationshilfen mit der einzigen Ausnahme eines magnetischen Kompasses gefahren zu haben. Konsequenzen für Reeder und Schiffsführer, soweit bekannt, keine. Das könnte ein Einzelfall gewesen sein. Es ist einer von vielen vergleichbaren. Hier ist der Bericht eines englischen Kanallotsen, der mehr als 1.000 Tankschiffe durch britische Gewässer geführt hat. Vor einiger Zeit ging ich an Bord eines Tankers, der in einem geradezu erschreckenden Zustand war. Das Radar arbeitete nur, wenn man dagegen trat. Der Funkpeiler war seit 1958 nicht mehr geeicht worden. Kursaufzeichner und Echolot funktionierten nicht. Der Kreiselkompass hatte eine stetige Fehlweisung. Signallampen und Sirene des Schiffes waren zerbrochen. Die Seekarten waren schon seit einigen Jahren nicht mehr gültig. In diesem Stil ging es seitenlang weiter. Aber veraltete Seekarten und unzureichend ausgerüstete Tanker sind nur zwei der möglichen Ursachen für Ölpestkatastrophen. Eine Bedrohung ganz anderer Art ist einfach die wachsende Größe der Tanker, die Schiffe immer weniger wendig werden lässt und die einen Tiefgang mit sich bringt, der schon normale Schifffahrtswege zu gefährlichen Fahrwassern macht. Wenn eines Tages einmal so ein Riesentanker mit Hunderttausenden von Tonnen Rohöl auseinanderbricht, dann wird man die Ölpest von La Coruña als Bagatellunfall ansehen müssen, im Vergleich zu dem, was sich nach einem Supertankerunglück auf dem Meer und an den Küsten abspielen wird. Das war unsere Sendung aus der Reihe Natur und Technik.